Uli Christen, Marshall Matthew, Shaolin Sandra und die Maßnahme. Teil 11. Raumgreifend, diagonal, die Motorhaube beinahe an der Häuserwand, das linke Hinterrad noch 40 Zentimeter über den Radweg in die Fahrbahn ragend, okkupiert der Pickup die Feuerwehrzufahrt auf der dem Zielobjekt gegenüberliegenden Straßenseite. Noch rücksichtsloser geht es wohl nicht, erkundigt sich Sandra. Noch näher ran geht nicht, erklärt der Marshall. Mit dem Pickup in zweiter Reihe wären wir beide Spuren lahmgelegt. Tut mir ja selber leid, aber ein paar Schritte werden wir wohl laufen müssen. Macht nichts, mir nicht und, weißt du, jeder Gang macht schlank. Der Marshall überhört die Andeutung seiner Partnerin. Vielleicht hat er sie auch bewusst ignoriert oder schlichtweg nicht verstanden. Ungerührt öffnet er die Fahrertür, wuchtet sich auf den Asphalt und marschiert, ohne den in ein wildes Hubkonzert ausbrechenden Verkehr auch nur eines Blickes zu würdigen, zielstrebig über die Straße. Demonstrativ die Schulter zuckend, den Kopf schüttelnd, trippelt Sandra hintendrein im Fahrwasser des Kolosses, schließt auf, als der schon mit beiden Daumen an je einem Klingelschild Sturm läutet. Auch nach mehreren Minuten zeigt sich keine Reaktion. Vielleicht sind sie noch beim Arzt oder beim Friseur oder beim Gemüsehändler. Also beschließt man, da keine weiteren wichtigen Dinge anstehen, der Dienstschluss auch noch in weiter Ferne liegt, im Pickup zu warten, wahlweise Kette zu rauchen oder zu meditieren und alles Weitere abzuwarten. Gelangweilt schweift des Marshalls Blick umher, verbeißt sich in das Werbeplakat in der Auslage eines Kiosks, eine Biggest Loser-Variante von Meister Propper, gewandelt in einen zitronengelben Strampelanzug, klärt auf, in einer Geste, die er sich von Peter Lustig abgekupfert haben muss, zu frappant wäre sonst die Ähnlichkeit. Lotto sei ein großer Spaß für alle Beteiligten, völlig ungefährlich und unter Umständen lukrativ. Abfällig grunzt er der Marshall. Weiß er es doch besser, war er doch dabei. Hat er doch interveniert und das Schlimmste verhindert. Als eine Unstimmigkeit, ein Missverständnis, ein Missverstehen der Spielregeln anlässlich eines Millennium-Jackpots beinahe eskaliert, in einen Aufstand mit Straßenschlachten, Plünderungen und Waffengewalt gemündet hätte. Fußnote, siehe auch vom gleichen Autor, Marshall Matthew, Shaolin Sandra und das siebte Kreuz. Ein lautes Hallo reißt ihn aus seiner Retrospektive. Begrüßungsritual unter Nachbarinnen, drei sind es. Zwei davon behangen mit Trauben von Plastiktüten, offensichtlich auf dem Markt gewesen und beim Friseur. Denn eben wird ihnen bescheinigt, der neue Farbton, ein trendiges Aubergine, hat das vorherige Kastanienbraun überdeckt, schmeichle hervorragendst Farbe, Form und Glanz der Augen. Die Vertreter, der Marshall, zum Himmel, will schon den Spamfilter im Gehörgang aktivieren, doch dann fallen Stichworte, die er nicht mehr ignorieren darf. ABM, Gemetzel und Blutbad. Also knufft der Shaolin Sandra unsanft aus ihrem mittlerweile fünften Mantra, knurrt kurz, Zielobjekte auf 9 Uhr und poltert los. Bist du den Knöcheln gestanden im Blut? Alles geschmiert an der Wand, Zahlen, Zeichen, was weiß ich noch alles. Und Massengrab gewesen und der Teppichboden hast nicht laufen können mehr. Vielleicht sollten sie zuallererst mit uns reden. Shaolin Sandra zeigt ihre Marke. Bevor sie so einen hanebüchenen Unsinn in die Welt setzen, verdammt nochmal, bellt Matthew. Die drei Damen glotzen sie mit großen Augen an. Die Gestalt, die direkte Mors einem Spaghetti-Western entsprungen zu sein scheint. Nicht ohne eine ausgiebige Mastkur mit dem kohlehydratigen Nudelgericht absolviert zu haben. Die Nachbarin entschuldigt sich kleinlaut. Wichtiger Termine wegen und die Ermittler eskortieren ihre wiedergefundenen Zeuginnen ins Haus. Beim Arzt seien sie gewesen, erklären die auf dem Weg. Beim Arzt wegen des Schocks. Und dann beim Friseur wegen der Seele. Und auf dem Markt wegen Essen. Denn das halte ja bekanntlich Leib und Seele zusammen. Und wenn der eine gefährdet, ja, der Herr Kommissar solle nicht so gucken. Man habe gesehen, was man gesehen habe und schrecklich sei es gewesen. Und wer garantiere eigentlich für die Sicherheit der überlebenden ABM-Teilnehmer? Ja, das sage er so leichtfertig, der Herr Kommissar. Aber wenn er sich irre, wer müsse das dann ausbaden? Eben. Wenn der eine gefährdet und die andere frisch gestärkt sei, sei das Beschaffen eines geeigneten Verbundstoffes eben überlebenswichtig. Denn die schmutzige Arbeit nehme man ihm nicht auch noch ab, dem Mörder, indem man sich zu Tode hungere. Das könne keiner verlangen. Keiner. Auch der Herr Kommissar nicht, gerade der. Sehe nicht so aus, als ob er zu den Kostverächtern gehöre. Alles, was recht sei. Der Marschall solidarisiert sich in Gedanken mit dem Täter. Findet ein Gemetzel, das die beiden Zeuginnen unbedingt mit einschließt, als sehr verlockende Alternative. Sandra beschwichtigt. Frau Altan schließt die Tür auf, bittet die ungebetenen Gäste notgedrungen in die Wohnung. Alsbald hat man im Wohnzimmer Platz genommen. Tee in kleinen Gläsern ist gereicht. Eine Gebäckdose steht einladend auf dem Couchtisch. Jetzt erklären Sie mir verdammt nochmal, was soll dieses hirnrissige Gefasel von einem Blutbad? Es gab nur einen Toten. Zumindest wir haben nur einen gefunden. Wenn da heute Morgen noch mehr waren, frage ich Sie. Ich mach das schon, Matthew, danke, interveniert Sandra und fördert die Erklärung für die Übertreibungen durch einfühlsames Nachhaken schon bald ans Tageslicht. Erst beim Arzt, später auch beim Friseur seien Zeitschriften ausgelegt gewesen. Zeitschriften, die die aktuellen Ereignisse im Gazastreifen mit allerlei eindringlichem Bildmaterial dokumentierten. Ziehe man nun den Seelenzustand der Zeuginnen in Betracht, addiere die hochkommunikative Atmosphäre eines Frisiersalons oder Wochenmarktes, so könne schon vorkommen, dass selbst erlebte und medial aufbereitete Wahrheit sich unauflöslich vermischen und auch vom Multiplikator des Konglomerats nicht mehr klar getrennt werden können. Na prima, mischt sich Matthew in die mühevolle Rekonstruktion der Legendenbildung. Prima. Und wann bekommen wir endlich vernünftige Zeugenaussagen? Dabei schlägt er wie schon seit geraumer Zeit ein Bein über das andere und dann wieder das andere über das eine, tastet mit beiden Händen nervös über Flanellhemd und Weste, leckt sich die spröden Lippen und grunzt unartikuliert, ungehalten, sodass sich Sandra bemüßigt sieht, in strengem Ton zu sagen: »Geh eine rauchen, Matthew, ich mach das schon.«